5 Mützen für einen Kopf. Es waren also Getreidesammler wie Weizi, die vor rund 10.000 Jahren in Vorderasien die ersten festen Dörfer gründeten. Wenn sie es schafften, genügend Korn zu ernten und zu horten, brauchten sie nicht mehr groß umherzuziehen. Und mit der Zeit wurde das Umherziehen auch schwieriger, denn die Leute häuften in ihren Dörfern immer mehr Zeug an. Jäger und Sammler dagegen hatten kaum Besitz. Wenn sie beschlossen, weiterzuziehen, sprangen sie einfach auf und marschierten los. Für die Getreidesammler war das nicht mehr so einfach. »Wo schläfst du eigentlich, Wanda?«, fragte Weizi. »Wenn wir uns irgendwo niederlassen, binden wir ein paar Äste und Schilfrohre zusammen. Fertig ist die Hütte«, erklärte Wanda. »Dauert nicht länger als eine Stunde.« »Pfuh, so provisorisch hausen wir nicht mehr. Wir wohnen in einem richtigen Dorf«, sagte Weizi stolz. »Wir sammeln Steine, fällen Bäume, formen Ziegel aus Lehm und bauen daraus stabile Häuser. Aber wir leben ja auch das ganze Jahr über darin. Da lohnt sich die Mühe. Vor allem bei Unwetter zahlt es sich aus.« »Ich hasse Unwetter«, rief Wanda. »Manchmal haben wir Glück und können uns in eine Höhle retten. Aber meistens kauern wir nass und frierend unter einem Baum, bis die Wolken weiterziehen.« »Mir machen Unwetter überhaupt nichts mehr aus. Ich kuschle mich in mein warmes Bett und lausche dem Regen, der aufs Dach prasselt, und dem Wind, der an der Tür rüttelt.« »Och, so ein Haus hätte ich auch gerne. Aber wie macht ihr es, wenn ihr weiterziehen wollt? Wie bekommt ihr die Häuser transportiert?« »Gar nicht. Warum sollten wir sie wegbewegen? Es hat doch so viel Mühe gemacht, sie zu bauen. Und erst recht die Getreidevorräte. Die könnten wir doch überhaupt nicht tragen.« »Nein, wahrscheinlich nicht«, räumte Wanda ein. »Ich finde es ja schon anstrengend, ständig meinen kleinen Lederbeutel mit den Messern und Nadeln herumzuschleppen.« »Du hast bloß Messer und Nadeln? Wir haben richtig viele Werkzeuge und Geräte. Sicheln aus Feuerstein, um das Getreide zu schneiden, Mörser und Stößel, um die Körner zu zermahlen und dann natürlich den Ofen, um zu kochen und zu backen. Das alles müssten wir bei einem Umzug zurücklassen.« »Das ist wirklich eine Menge Zeug.« »Und das ist längst nicht alles«, antwortete Weizi. »Wir behalten viele Dinge, die wir finden. Gestern habe ich einen wunderschönen, glänzenden Stein entdeckt. Den habe ich gleich mit nach Hause genommen. Und neulich haben wir alle gemeinsam einen Hirsch erlegt. Sein riesiges Geweih hängt jetzt bei uns im Haus an der Wand. Sieht wirklich cool aus. Und wir können endlich unsere Mäntel und Mützen aufhängen.« »Mützen? Willst du etwa sagen, du hast mehr als eine Mütze?« »Klar, ich habe meine alte Fuchszahnmütze, eine neue Wolfsschwanz und eine Bärenfellkappe und 2 schöne Strohhüte mit Blumen.« »Aber wozu brauchst du die alle? Du hast doch nur einen Kopf.« Meistens, wenn Weizi und die anderen aus ihrer Gruppe auf ihre Besitztümer blickten, waren sie sehr zufrieden mit sich. Aber manchmal begannen sie auch zu zweifeln. »Wisst ihr was?«, sagte der Obernörgler des Dorfes eines Tages. »Mir gefällt es hier nicht mehr. Das Dorf ist zu voll und zu schmutzig und wahnsinnig laut. Wir sind einfach zu viele. Außerdem habe ich satt, immer nur Brot und Brei zu essen. Jeden Tag Brei. Ich hätte gern mal wieder Feigen- und Gazellensteak. Letzte Nacht hatte jemand Durchfall, und zwar direkt hinter meinem Haus. Unfassbar, oder? Also wirklich, irgendwann reicht's. Lasst uns woanders hinziehen.« »Ja, wir verstehen, warum du dich aufregst«, stimmten die Dorfbewohner zu. »Aber was sollen wir mit all unserem Zeug machen? Und mit den Getreidevorräten? Wir haben so hart dafür gearbeitet. Und was, wenn wir keine Gazellen und Feigen finden? Nein, lasst uns doch lieber hierbleiben.«